Kapitel 10 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wär ich im Bann von Meckers Toren. 1. Eins beklag ich, eins bedauere ich, eines ist für mich verloren. Dieses nämlich, dass ich leider nicht als Türke bin geboren. Denn vor allem Volk der Erde sind die Türken hoch zu preisen, sie allein die wahren Menschen, die Zufriedenen, die Weisen. Hol der Teufel unsere Bildung, sagt, was bringt es mir für Ehre, dass ich mühsam mich in Sorgen um mein Vaterland verzehre, dass die Schmerzen des Jahrhunderts mir in meine Seele schneiden und dass mein Glück mir vergällt ist, weil ich weiß, dass andere leiden. Seid ihr etwa darum weiser, weil ihr euch mit Weisheit brüstet? Sind wir etwa darum freier, weil nach Freiheit uns gelüstet? Nein, wir sind sogar noch schlechter. Dieses dünkt mich unbestritten. Denn am Fleisch zwar sind die Türken, doch am Geist sind wir beschnitten. Wohl, wenn ich ein Türke wäre, dann die Hände auf dem Bauche, süße Knasterwölkchen saugt ich aus dem ambraduftgen Schlauche. Neben mir mit nackten Hüften eine Sklavin schürt die Kohlen und die andere, die Tscherkessin, kraute Dienst bei mir die Sohlen. Sanft mit ausgesprühten Perlen sollt ein Springquell mich erfrischen und in sein melodisch Plätschern flötend sich die Bulbul mischen, während ich in Gottes Frieden eingemachte Feigen nasche oder unter meinem Kaftan küsst ich die verbotene Flasche. Sollt es aber hin und wieder mir an Unterhaltung fehlen, schlummert ich und ließ zum Schlummer Lustgemärchen mir erzählen. Oder einen Christen rief ich, in das Antlitz ihm zu spucken, und nicht mit den Augenwimpern dürfte der Giaur mir zucken. Kriegt ich selber auch mitunter ein klein wenig Bastonade? Nun, was wär es recht besehen für ein übermäßiger Schade? Hab ich Sklaven nicht und Weiber, die an ihren zarten Füßen jeden Streich, den ich empfangen, hundertfach und drüber büßen? Und so flössen klar und eben unermüdlich meine Tage, ohne Wunsch und ohne Sorgen, ohne Leidenschaft und Klage. Denn was immer Gut und Böses mir vom Himmel wird beschieden, weiß ich doch allei lala, und so trage ich es im Frieden. Stirbt mein Weib, kaufe ich ein anderes, das noch süßer weiß zu lachen. Stirbt mein Sohn, wohlan, so werd ich flugs mir einen neuen machen. Und nun gar die tollen Worte, welche euch den Frieden stören. Vaterland und Recht und Freiheit, diese werd ich gar nicht hören. 2. Sitz ich dann vor meinem Hause, munter wie ein Vollmond glänzend, neben mir ein holdes Mädchen, meinen Scherbet mir kredenzend. Nun, wenn Allah so gewollt hat, kann es wohl einmal geschehen, dass der Sultan, Sohn der Sonne, wird an mir vorübergehen. Hurtig vor dem Herrn der Erde, in den Staub werd ich mich bücken, seines Fußes heilige Spuren werd ich küssen voll Entzücken, dann vielleicht auf meinen Schmerbauch, auf den Wangen ohne Runzeln, lässt er dann sein Auge ruhen, und er spricht zu mir mit Schmunzeln. Wie so glatt sind deine Wangen und dein Bauch, was der so rund ist. Daraus sehe ich, Knecht der Knechte, dass dein Beutel sehr gesund ist. Also gleich von allem sollst du mir die Hälfte wiedergeben. Schenken werde ich dir die andere und zum Wesir dich erheben. Also wird der Sultan sprechen und mit gnädigem Behagen, wenn dies nicht zu viel ist, gibt er einen Tritt mir auf den Magen. Selig werde ich mich erheben, meine Schätze flink zu teilen, und als Wesir an die Stufen seines Thrones werde ich eilen. Fragt ihr nun, wie ich es fürder als Minister werde treiben. Nun versteht sich, als Minister, alles wird beim Alten bleiben. Nur die Steuern werden steigen, nur die Galgen sich vermehren, um Verweichlichung und Luxus von den Bürgern abzuwehren. Tag für Tag mit ernster Miene in dem Divan werd ich sitzen. Alle, die mein Antlitz schauen, sollen vor Bewunderung schwitzen. Sollten mal Parteien kommen, wo ich nicht weiß zu entscheiden, 100 Prügel dann diktier ich, salomonisch allen beiden. Käme dann von meinen Stufen ein europamüder Dichter, so ein Dingelstadt und Herweg oder ähnliches Gelichter, die mit ihren frechen Liedern Freiheit, Jubel, Freiheit, Schmerzen, wahre Drachenzähne streuen in der Bürgertreue Herzen? Nun, nicht wahr, ihr meint, ich ließe ohne weiteres die Säcken. Weit gefehlt, in meinen Haaren ließ ich diese Bursche stecken, zu der allerschönsten Sklavin mit den schwärzten Augensternen. Und ich wette drauf, sie würden ihre Poesie verlernen. Aber will auch das nicht helfen, wieder menschliches Vermuten? Sei es drum, in Gottes Namen, singen ließ ich dann die Guten. Bin ich doch kein deutscher König, und so will ich's ihnen gönnen, da ich weiß, dass meinen Türken sie ja doch nicht schaden können. Übrigens um die Regierung würd ich mich nur wenig grämen. Wenn kein Geld im Schatze wäre, würd ich borgen oder nehmen. Und wenn etwa der Ägypter unsere Truppen sollte schlagen, Gott ist groß, er wird die Feinde, wenn es Zeit ist, schon verjagen. Zwar der Sultan wird mir zürnen, und dann wird das Schauspiel enden. Eine Schnur, recht eine hübsche, seidene Schnur wird er mir senden. Dieses auch ist ein Verfahren, das man auch Europas Kronen ernst und dringend soll empfehlen, denn es spart die Pensionen. Doch mit der gewohnten Demut seinen Willen würd ich ehren, ließ den Bart noch einmal salben, einmal noch den Schopf mir scheren. Dann die allerliebste Schlinge um die fette Kehle knüpft ich, ein Moment und ohne weiteres in den Garten Gottes schlüpft ich. Ha, was dort für eine Pracht ist, was für Essen, was für Trinken, die uns der Prophet verheißen, süße Huris seh ich winken. O verdammt, dass ich als Deutscher nicht als Türke bin geboren, denn so geht, zusamt der Erde, auch der Himmel mir verloren. Ende von Kapitel 10